till the night fades into day, and through the haze we'll catch the stars. There's no tomorrow, no yesterday, 'cause every moment is perfectly golden when we dive into the blue. Surfing on your love, follow the sundown until we're gone, like hearts without a home. Like hearts without a home. Every day, try so hard to live without, but no, no, us.

Abwechslung, mehr Hits, mehr Spaß. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Radio Kiepenkerl verschenkt Zeit. Jeden Morgen eine Minute. Für Sie die geschenkte Minute. Die geschenkte Minute. Jeden Morgen um 8.08 Uhr mit Andreas Kramer. Sie haben einen lieben Gruß, möchten einfach mal Danke sagen oder Ihr Vereinsfest bekannt geben? Kein Problem. Radio Kiepenkerl hilft. Die geschenkte Minute. Schicken Sie uns einfach eine E-Mail. Alle Infos finden Sie im Internet auf radiokiepenkerl.de. Hallo, ich bin Andreas Kramer und ich freue mich auf Ihren Anruf. Ein, zwei, drei Autoteile, guten Tag. Ja, hallo, Hoffmann hier. Ich brauche für unseren Wagen so ein Dings. Also, ach, verdammt, so ein Dieter, was hat der Mechaniker gesagt? Hinterachslager. Genau, Hinterachs, Dings. Kein Problem, das haben wir da. Eins unserer zigtausend Markenersatzteile zu Discounterpreisen. 1, 2, 3 Autoteile. Wir verstehen Autoteile. Linnertstraße 11 in Dülmen. Männermode hat jetzt ein Zuhause. Denim Factory in Südlohn. Die Denim Factory hat alles, was Frauen an echten Männern gefällt. Ein knallhartes Angebot und ein grenzenloses Sortiment. Nur abholen musst du es schon selbst. Denim Factory bei Hollard in Südlohn. Der Weg lohnt sich. Kennen Sie das Gefühl? Man ist schon ewig zusammen. Doch der Lack ist ab. Eigentlich geht's Ihnen nur noch auf die Nerven. Wie wär's mal mit einer neuen? Verändern Sie Ihr Leben mit einer neuen Küche von Küchen Willemsen. Lieferung und Montage selbstverständlich kostenlos. Küchen Willemsen, Nottuln, Apfelhülsener Straße. Küchen-Willemsen.de. Radio Kiepenkerl am Abend. Der Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf. Die größten Hits. Präsentiert von 123 Autoteile. Für Profis und Privatleute und für alle Kfz-Marken. 123 Autoteile in Dülmen, Lennartstraße 11. Außendorf. Das ist mehr Abwechslung. I besten Musik. Jetzt. Stelle stehen und es tut weh, dich schon wieder so wiederzusehen. Und es tut weh, dass wir gleich wieder gehen. Und es tut weh, dass man sich nur sieht, weil bei mir so viel Zeug von dir rumliegt, dass ich nicht mehr ertrage. Ich halte dich nicht fest und lass dich nicht los. Du gibst mir den Rest, die Tasche ist groß. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Es tut mir leid, Pocahontas. Ich hoffe, du weißt das. Oh, God. größten Hits der 80er, der 90er und die besten Hits von heute. Der Radio Kiepenkerl Hitmix mit DJ Enrico Ostendorf.